Japan umfasst 6852 Inseln und liegt in Ostasien. Die Hauptinseln heißen Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Und irgendwie hat sich am vermeintlichen Rande der Welt eine ganz besondere Kultur entwickelt. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Sambarels und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Podcast Lucas herzlich willkommen. Heute Japan. Vorurteile? Der Japaner arbeitet 25 Stunden am Tag, 8 Tage die Woche, 53 Tage im Jahr, geht erst mit 81 Jahren in Rente, kurz vor seinem Tod, um den Staat nicht zur Last zu fallen, kennt keine Feiertage und akzeptiert Freizeit und Urlaub nur in einer sehr bestimmten Form. Der Japaner liebt Hierarchien in Freizeit und Arbeitsleben, sieht seine Vorgesetzten als gottesgleich an, würde nie eine von deren Entscheidungen in Frage stellen, tritt mit Würde nach unten und findet Nachfragen und Hinterfragen einfach nur unhöflich. Wenn wir nur für eine Sekunde einmal davon ausgehen würden, dass ein Chef auch einmal einen Fehler machen könnte und in diesem System müsste dieser Fehler dann schöngeredet werden, dann wäre Japan zum Scheitern verurteilt. Doch die Bevölkerung macht das Ganze mit 366 Arbeitstagen im Jahr einfach wieder wett. Neben Teezeremonien betreibt der Japaner hobbymäßig das Studium von Visitenkarten, bei dem man vom Gegenüber quasi alles erfahren kann. Vom ersten Häufchen, das er ganz alleine gemacht hat, bis hin zur letzten Prostata-Untersuchung erfährt der Leser alles. Emotionen sind dem Japaner fremd. Sowohl im Beruf, Beziehung und auch bei der Kindererziehung werden Emotionen als Schwäche ausgelegt, weshalb die wirklichen Romantiker bei den Japanern einfach knallharte Logiker sind. Da sogar Japan bemerken musste, dass das ständige Unterdrücken von Emotionen hier und da zu kleinen Problemchen führen könnte, gibt es spezielle Situationen, in denen die Bevölkerung ihren Emotionen freien Lauf lassen darf. Und da sich da so einiges aufgestaut hat, hat jeder japanische Geschäftsmann eine Mitgliedskarte von allen Stripclubs in Reichweite und eine Punktekarte für jedes Bordell, in denen sich die Prostituierten als Schulmädchen oder andere Minderjährige verkleiden und jeder 10. Bums ist gratis. An der Stelle, wo sich der geneigte Amerikaner eine Cola aus dem Automaten holt, zieht sich der Japaner ein getragenes Unterhöschen aus dem Automaten wie eine Leine und erfreut sich an zurückgebliebenen Schamhaaren. Wo Jungs der westlichen Welt noch einen schwer erkämpften Zugang zum Internet benötigen, um sich endlich in Ruhe Pornos ansehen zu können, da kann der japanische Jugendliche diese im Nachmittagsprogramm konsumieren. Das Gesetz gebietet jedoch, dass die wichtigen Körperteile verpixelt werden, weshalb sich zweierlei Probleme ergeben. Zum einen wird der japanische Jugendliche im Familienprogramm untertags so angefixt, wo er aber jedoch nicht zum Schuss kommt, dass er sich nur entscheiden kann, welchen Fetisch er in Zukunft ausbrüten will. Auf der anderen Seite sind Pornos ohne nackte Menschen einfach so unfassbar langweilig, dass diese Shows einen gewissen Pep brauchen. Während also der ahnungslose Bürger auf der Toilette gefilmt wird, versuchen gewisse Geschäftsmänner in gewissen Shows Ling Lang und Zhang Li an ihrem Intimgeruch zu erkennen. In der Musikszene werden wie überall auf der Welt hübsche Menschen gecastet. Nur dass in Japan das Hauptaugenmerk eher auf minderjährigen bis hin zu kindlichen Geschöpfen liegt. Und wenn ich mir Interviews mit Bands wie Baby Metal ansehe, habe ich nicht das Gefühl, dass diese Mädels wirklich auf Metal stehen. Bei Schönheitsidealen haben sich die Japaner auf Unerreichbares geeinigt. Bei Animes und Mangas werden Menschen, die riesengroß sind, mit riesen Augen gezeigt, die sogar für den Westen leicht übertrieben werden. Japan steht außerdem im Ruf, ein klein wenig rassistisch zu sein. Na gut, würden solche Gesetze bei uns erlassen werden, also in Deutschland oder Österreich, dann würde uns die Welt ziemlich sicher den Dritten Weltkrieg erklären. Warum dürfen Japaner eigentlich solche Gesetze erlassen? Waren die damals nicht auf Seiten der Nazis? Der Ausländer hat in Japan den Dummheitsbonus, was heißt, dass jeder Japaner davon ausgeht, dass kein Ausländer seine Kultur verstehen könnte und schon gar nicht seine Sprache. Da der Staat aber doch irgendwie das Geld der ganzen Touristen haben will, dulden die Japaner das einfach. Neben der Hauptfreizeitbeschäftigung Minderjährige kennt der Japaner noch das Reisen und seinen Fotoapparat. Sobald ein Japaner aus seinem Urlaub zurückkehrt, wird sofort die ganze Verwandtschaft und alle Bekannte zu einem großartigen Dia-Vortrag eingeladen. Der Japaner hat immer das neueste Handy, natürlich mit der besten Kamera und spielt Computerspiele nicht auf PC, sondern auf Konsole. Und wenn ich Konsole sage, dann meine ich PlayStation oder Nintendo. Dieses fremdartige Ding aus einer anderen Welt namens Xbox kennt der Japaner gar nicht. Der damalige Mitternacht-Sale fegte zum ersten Mal die Straßen von Tokio leer. Am Ende möchte ich mich noch den makellosen, minderjährigen japanischen Mädchen widmen, die nie irgendwie berührt werden dürfen, als Götter verehrt werden und jeder erbittet ihren Segen, bis sie volljährig werden und in der Gosse verrotten. Zugegeben, Japan muss sich einiges gefallen lassen, doch hinter einer emotionslosen Fassade stecken. Kulturelle Oasen, kreative Geysire, liebenswerte Anwandlungen und wertvollen Menschen. Jedes Land hat ebenso seine Eigenheiten und Vorteile. Schaut euch doch mal ein paar Videos von anderen YouTubern an, die vor Ort waren. Die kommen da richtig ins Schwärmen. Was denkt ihr über die japanische Kultur? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Sambarels findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.